Sendeverantwortlich für die folgende Sendung sind Philipp Nützig und Cornelius Dräger aus Kiel. Jetzt auf Campus Radio Kiel. Nur ein Wort. Wir sind hier bei Nur ein Wort mit Eva und Annika. Ja, heute mal wieder alles back to the roots quasi bei uns. Alle sind im Studio und dadurch, dass draußen die Frühlingsgefühle nicht so mitmachen, dachten wir, wir schieben die Frühlingsgefühle mal ins Radio. Diesen Monat geht's um Aufklärung, Sex und Liebe. Und diese Woche beginnen wir da mit dem Wort Brüste. Genau, wir dachten, wir gehen einfach mal von oben nach unten alles einfach durch. Und da fängt man halt oben bei den Brüsten an. Wir fangen an mit Pulsmacher, Brusthaare. Ein Wort, eine Stunde. Jetzt auf Campus Radio Kiel. Das war Pulsmacher mit Brusthaare. Und wir sind zurück bei Nur ein Wort mit Eva und Annika. Und genau, wir wollten über Brüste heute mit euch reden. Und eins der Themen ist eigentlich, wie entstehen Brüste und wie ist so eine Brust eigentlich aufgebaut? Dann geht es auch darum, wofür Brüste eigentlich gemacht sind, nämlich das Stillen. Und dann geht es auch noch um, wie Brüste in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Also vor allem natürlich weibliche Brüste, bei Männern ist das ja kein Problem. Ja, und wir reden über Brustkrebs, das ist nämlich auch bei Männern ein Problem. Und ich dachte so zum Einstieg, Eva, machen wir mal ein kleines Spiel. Oh nein. Also jeder muss ein Wort sagen, das synonym für Brüste steht. Oh nein. Und wer sich wiederholt, hat verloren. Ich habe das vergessen. Oh Gott, ich hätte mich vorbereiten können. Okay. Willst du einen Anfang machen? Brüste. Titten. Glocken. Melonen. Fettsäcke. Bubis. Boobs. Tits. Ja, wir driften einfach in verschiedene Sprachen ab, das gefällt mir. Nippelhinterbau. Na, das ist gut. Ernie und Bert. Oh Gott. Okay, damit hast du gewonnen. Ich ergebe mich. Okay. Fällt nichts mehr ein, was nicht super eklig wäre. Ja, genau. Wir haben hier auch noch eine gewisse Eigenzensur, die wir hier anwenden. Aber jetzt kennt ihr ein paar Wörter, mit denen ihr Brüste umschreiben könnt. Wir machen weiter mit NOFX, New Boobs. Viel Spaß damit. Campus Radio Kiel auf 101.2 Kiel FM. Das war Sierra Sunset mit Boobs in California bei Nur ein Wort mit Eva und Annika. Und ich wollte mit euch mal darüber reden, was eigentlich die Brust genau ist. Das ist nämlich bei der weiblichen Brust ein bisschen anders als der männlichen, aber ich rede jetzt größtenteils über die weibliche Brust. Also die weibliche Brust besteht aus Drüsen, Fett und Bindegewebe und der Brustmuskel gehört offiziell nicht zur Brust dazu bei der weiblichen Brust. Der liegt nämlich hinter dem ganzen Gewebe und hinter dem Fettgewebe und dann vor den Rippen letztendlich, also wie beim Mann. Und das Drüsengewebe besteht aus Drüsenlappen und Drüsenläppchen, die werden als Lobuli benannt und in denen wird die Muttermilch gebildet. Sie sehen, die gehen dann wiederum in die Milchgänge über, die in der Brustwarze enden und da kommt dann die Milch für das Baby raus. Das Bindegewebe ist elastisch, zusammen mit dem Fettgewebe entsteht dann so die Form der Brust. Durch hormonelle Veränderungen schwillt das Gewebe zwischen den Drüsenlappen während der Periode an. Das kann zu Spannungsgefühlen während der Menstruation führen. Die Brust zählt bei den Frauen zu den sekundären Geschlechtsorganen. Das Primäre wäre dann die Vagina, darauf gehen wir später ein. Und sie ist bei den Menschen deutlich ausgeprägter als bei anderen Primaten. Der Homo sapiens zeigt daher mit der Brust einen Sexualdimorphismus. Das bedeutet, dass Männer und Frauen hier unterschiedliche optische Ausprägungen haben. Und bei so normalen Säugetieren schwillt die Brust oder das Brustgewebe erst kurz vor der Geburt an. Das ist bei der Frau dauerhaft vergrößert, aber auch bei der Frau kann es vor der Geburt oder passiert es vor der Geburt, dass die Brust leicht anschwillt, aber eben nicht so stark wie bei anderen Säugetieren. Die Brust entwickelt sich bei Mädchen durch eine hormonelle Umstellung im Körper. Auch bei Jungen kann es durch ein hormonelles Ungleichgewicht zwischen Testosteron und Östrogen zu einer Entstehung von Brustgewebsnestern und Brustdrüsen kommen. Die entwickelt sich aber in der Regel wieder zurück. Ein weiterer Auslöser für eine Brustentwicklung beim Mann kann Östrogen zum Beispiel durch Übergewicht sein. Aber es lässt sich festhalten, wir Frauen haben einfach größere Brüste. Wusstest du das alles, Eva? Alles, alles wusste ich davon. Nee, witzig, dass das ein Sexualdimorphismus ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Also es ist quasi, weiß ich nicht, manche Tiere entwickeln coole, beeindruckende Hörner und wir haben halt Brüste. Genau, und es ist vor allem eine Ausprägung, die wir Frauen haben. Es hätten Hörner sein können. Oder ein schönes Geweih oder so. Oh ja, oder so ein Pfauen, wie heißt das? Pfauenrad, aber das haben ja die Männer bei den Pfauen. Na und? Oder vielleicht ein hübsches, buntes Gefieder, aber es haben auch eher die Männchen bei den Vögeln. Aber ich will das. Ja, wir reden hier leider über Brüste und wir machen weiter mit Heavy Boobs aus Crazy Ex-Girlfriend. Sendeplätze müssen verdichtet sein. Campus Radio Kiel. Das war mir relativ egal mit Happy Boobs Day. Und ja, wir sind hier bei Nur ein Wort mit Eva. Und Annika. Und wir sind hier, um die Boobs zu respektieren wie die eigene Mutter. Deswegen reden wir jetzt auch über quasi den eigentlichen Zweck, den die Brust ja eigentlich hat. Das ist nämlich die Milchproduktion und damit die Versorgung von Babys in den ersten Lebensmonaten. Die WHO empfiehlt das Stillen bis zum 6. Lebensmonat exklusiv. Das heißt, dass erst ab dann zusätzliche angemessene Nahrung der Ernährung des Babys beigefügt werden sollte. Stillen kann man aber auch noch lange über das halbe Jahr hinaus. Bis zu 2 Jahre oder auch länger, wenn man zum Beispiel das Kind selbst entscheiden lässt, wenn es nicht mehr gestillt werden möchte. Das ist eine Möglichkeit. Dabei ist Stillen in aller Regel dem Fläschchen vorzuziehen. Es ist billiger und vor allem sind damit gesundheitliche Vorteile für das Kind verbunden. Trotzdem entscheiden sich viele, die eigentlich in der Lage wären, zu stillen, dagegen. Diese Diskrepanz zwischen denen, die theoretisch stillen könnten und denen, die es tatsächlich tun, lässt sich durch soziale Faktoren erklären. Was beim Stillen nämlich auffallend ist, ist ein Gefälle, das dem Sozialstatus der stillenden Person folgt. Je höher dieser Sozialstatus, desto wahrscheinlicher war es laut einer Studie auch, dass das Baby gestillt wurde. Nämlich 90% bei einem hohen Sozialstatus und nur 67% bei einem niedrigen Sozialstatus. Dasselbe lässt sich auch beobachten, wenn man die Länge der Stilldauer betrachtet. Da wird mit höherem Sozialstatus 8,5 Monate, mit niedrigem nur noch 6,2 Monate lang gestillt. Ostdeutsche stillen außerdem übrigens häufiger als Westdeutsche. Ein Faktor dafür, dass viele sich immer noch gegen das Stillen entscheiden, könnte auch die immer noch vorhandene Abneigung sein, die dem Stillen in der Öffentlichkeit entgegenkommt. Es gibt immer wieder Erfahrungsberichte von Eltern, die in Restaurants gebeten werden, das Stillen zu unterlassen oder auch in Bus, Bahn und öffentlichen Plätzen böse Blicke ernten. Dabei sagt diese Tabuisierung wahrscheinlich mehr über unser gesellschaftliches Verhältnis zu Brüsten als sexualisierte Objekte aus, als über die Menschen, die einfach ihre Kinder füttern wollen. Oder? Ist das zu programmatisch? Nee, ich kenne das tatsächlich auch noch aus meiner Jugend. Also ich habe sehr viele Tanten und ich kenne das, dass meine Tanten im Restaurant einfach öffentlich gestillt haben. Also die haben sich eine ruhige Ecke gesucht, wo das Kind auch einfach Ruhe hatte, um gestillt zu werden und haben dann einfach die Brust rausgeholt. Also das war völlig normal. Ja, und ich finde halt auch, das sollte normal sein, weil im Prinzip, ja, wie gesagt, mit Flaschennahrung ist es halt einfach nur teurer und es ist halt einfach nicht so gut. Mhm. Und gut, ich habe jetzt persönlich keine Erfahrung mit so diesem Prozess der Brustpumpe und dann irgendwie Milch in einer Flasche. Aber es ist halt einfach komplizierter. Es ist auch zeitaufwendig und ich muss ehrlich zugeben, also warum nicht, wenn es kostenlos verfügbar ist, warum sollte man es dann nicht machen? Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend für die Frau. Absolut. Und über so und das Verhältnis von Brüsten und der Öffentlichkeit sozusagen reden wir dann auch noch in der nächsten Mod, nach dem nächsten Song. Campus Radio Kiel. Bleibt gesund. Wir sind wieder da bei Nur ein Wort mit Eva. Und Annika. Ja, und wie bereits angekündigt und wie vielleicht auch diese ganzen Songs ausdrücken, haben wir als Gesellschaft ja schon eine gewisse Besessenheit mit Brüsten. Aber wann und wo man diese Brüste zeigt, ist so eine andere Sache. Auch wenn es natürlich auch in Deutschland der Fall ist, dass die Entblößung der weiblichen Brust in der Öffentlichkeit bei Frauen verpönt ist, scheint hier der Stereotyp des ungenierten Europäers zu greifen. Das heißt, dass im Vergleich zu den USA Deutschland und andere europäische Länder wesentlich toleranter sind, was das Thema Stillen in der Öffentlichkeit oder auch Nacktheit beim Baden oder am Strand angeht. Was in Deutschland zu einem Streitfall werden kann, wenn sich jemand belästigt fühlt oder weil das Hausrecht auf privatem Grund verletzt wird, ist in manchen Staaten der USA ein eigener Straftatbestand. Das heißt aber natürlich nicht, dass in Deutschland alles perfekt ist. Eigentlich unterscheiden sich männliche und weibliche Brüste ja nur in der Menge der Fettanlagerungen. Und man kann argumentieren, dass wir als Gesellschaft auch kein Problem damit haben, diese Fettanlagerungen zu inszenieren und zu ästhetisieren. Das geht dann vom Fashion-Dirndl auf der Wiesn bis hin zum einzigen Daseinsberechtigung, die Baywatch je hatte. Das Problem scheint ja stattdessen der verdammte Nippel zu sein. Janet Jackson kann davon ein Lied singen. Der Nippel ist es auch, der vielen sozialen Netzwerken, am prominentesten darunter Facebook und Instagram, Schweißperlen auf die Stirn jagen sollte. Oder würde. Hier zeigt sich nämlich wieder der kulturelle Unterschied zwischen Europa und Amerika. Während die Plattformen bei Angelegenheiten wie Rechtsextremismus nur sehr zögerlich reagieren, werden Bilder von weiblichen Nippeln mit überraschender Präzision vom Algorithmus erkannt und entfernt. Nach vielen Beschwerden von unter anderem stillenden Frauen wurde es erlaubt, die Brust zu zeigen, wenn sie vor der eigenen Hand bedeckt ist oder wenn sich eben ein Baby auf ihr befindet. Aber für viele geht das nicht weit genug. Zum einen geht der Algorithmus diskriminierend gegen dicke Frauen vor, die Teile ihrer Brust genauso zeigen wie dünne. Und zum anderen gibt es immer noch viele, die nicht verstehen, warum beispielsweise eine weibliche Brust, der Nippel vom Bild eines männlichen Nippels bedeckt wird, in Ordnung ist, aber ein weiblicher Nippel alleine nicht. Es gibt nämlich wirklich eine Aktion, da haben Feministen quasi männliche Nippel ausgedruckt und haben die sich auf die Brust geklebt. Und das ging dann durch. Das finde ich so irritierend. Mhm. Also, ich muss ehrlich zugeben, es macht ja schon unter, also selbst das Bedecken oder so, also warum? Ja. Also, es sind ja meistens irgendwie ästhetische Fotos. Klar, wenn es jetzt so Richtung Pornografie gehen würde, ja, aber bei ästhetischer Nacktheit, warum nicht? Ich glaube, als Deutscher mit FKK-Kultur ist man da auch noch mal anders geprägt. Total. Also, ja, wir sind da, glaube ich, trotzdem einfach lockerer. Aber hilft ja nichts, wenn die Unternehmen amerikanisch sind. Ja, ist trotzdem leider ein Problem. Ja, wir machen weiter mit Ruth Wallace Boobs. Viel Spaß damit. Campus Radio Kiel. Das Campus Radio im echten Norden. Wir sind wieder da bei Nur ein Wort mit Eva. Und Annika. Ja, und wir hatten es ja gerade über die gesellschaftliche Wahrnehmung von Brüsten und wo sie herkommen. Und jetzt geht es nochmal um was ein bisschen Ernsteres. Genau, Brüste können auch krank machen. Und zwar ist Brustkrebs in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen. Letztes Jahr erkrankten 69.700 Frauen an Brustkrebs in Deutschland und 750 Männer. Dabei ist die Ursache für Brustkrebs vielfältig. Alkohol, Rauchen, das Alter, Übergewicht, Hormonersatztherapien mit Progesteron oder Östrogen oder auch einfach genetische Veranlagungen können ein Grund für Brustkrebs sein. Wichtig für eine Behandlung von Brustkrebs ist die Früherkennung. Alle Frauen ab 30 erhalten von der gesetzlichen Krankenkasse eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Die Früherkennung kann durch eine Tastuntersuchung oder Mammographie erfolgen. Eine Mammographie ist dabei eine Röntgenuntersuchung der Brust und das Mammographie-Screening richtet sich vor allem an Frauen zwischen 50 und 69 Jahren und sollte etwa alle 2 Jahre wiederholt werden. Symptome für Brustkrebs sind eine Form- oder Lageveränderung der Brust, also auch irgendwie das Auftreten von Hubeln oder Dellen in der Brust, eine Hautveränderung auf der Brust, eine Rötung, die nicht wieder weggeht oder die aus irgendeinem Grund entstanden ist, den man nicht erklären kann. Die Brustwarze kann sich einziehen, eine Flüssigkeitsabsonderung der Brustwarze, das bekannte Knoten in der Brust, Warzenhof oder Achselhöhle und eine unerklärlicher Gewichtsverlust können alle Symptome für eine Brustkrebserkrankung sein. Alle oben genannten Symptome können auch andere Ursachen haben, weswegen ein Arztbesuch auf jeden Fall ratsam ist. Durch die Untersuchung kann geklärt werden, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor handelt. Früher hat ja die Diagnose eines bösartigen Brustkrebs immer auch die komplette Entfernung der Brust bedeutet. Das ist heute anders. Heute versucht man, Operationsmethoden zu verwenden, die die Brust so weit wie möglich erhalten. Aber auch der komplette Verlust der Brust kann heute durch einen Wiederaufbau der Brust optisch kaschiert werden. Wichtig beim Brustkrebs ist, dass auch Männer an Brustkrebs erkranken können. Meist wird bei ihnen der Brustkrebs aber erst spät entdeckt. Auch hier gelten die Symptome, die auch bei Frauen auftreten können. Wenn man also einen Knoten erspürt, ist es auf jeden Fall wichtig, zum Arzt zu gehen. Nach einer Brustkrebsbehandlung schließt sich die Nachsorge an. Sie kann den Wiederaufbau der Brust, entsprechende Gymnastik oder Früherkennungsuntersuchungen für ein Wiederauftreten von Krebs beinhalten. Eva, hast du jemanden in deinem Bekanntenkreis, der Brustkrebs hat? Nicht im Moment, nein, Gott sei Dank. Das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass man da jemanden Bekannten- oder Verwandtenkreis hat. Wie gesagt, familiäre Gründe können da ein Grund sein. Wir machen weiter mit Musik. Holger Wernicke, Brüste, Brüste, Brüste. Mit dem Campus Radio Kiel weißt du immer, was in der Uni los ist. Und du weißt, was beim Campus Radio Kiel los ist. Folge Campus Radio Kiel jetzt auf Instagram, Twitter und Facebook und verpasse keine Sendung mehr. Du hast doch eine Sendung verpasst? Kein Problem. Hör sie einfach nach auf campusradiokiel.de. Campus Radio Kiel. Das war Lilly mit Ich hätte so gerne Brüste. Und damit ist unsere Brustsendung eigentlich so gut wie vorbei. Richtig. Aber wer jetzt gerade erst eingeschaltet hat und dachte, was, jetzt machen sie einmal irgendwie ein sexuelles Thema. Keine Sorge, das geht den ganzen Monat so weiter. Nächste Woche machen wir weiter mit Penis. Wuhu. Wir reden über den Penis. Ja, das wird richtig schön fadisch. Und wenn ihr noch nicht genug habt vom Campus Radio, dann haben wir natürlich im Laufe der Woche noch super viele Sendungen, die alles abdecken, was man so haben kann. Ja, unter anderem das hier. 14 Uhr. Dienstags von 13 bis 14 Uhr die Storchenschau auf Campus Radio Kiel. Mit allem, was in der letzten Woche in der Welt des Sports passiert ist. Genau, das ist mit Nico, der erzählt dann höchstwahrscheinlich über das Spiel am Samstag der Störche. Ja, was sehr tragisch war. Ich habe sogar bayerische Verwandte, die gemeint haben, dass sie sehr traurig darüber sind, dass Kiel rausgeflogen ist, weil sie Bayern rausgekickt haben. Da ja. Haben wir große Sympathien in ganz Deutschland bekommen dafür. Tatsächlich. Aber mehr dazu dann am Dienstag von Nico. Bei uns war es das soweit. Ihr könnt die Sendung nachhören auf campusradiokiel.de. Wünsche oder Inspiration Twitter, Instagram oder WhatsApp 0151 469 22 800. Und wir sind so weit raus. Wie gesagt, nächste Woche geht's weiter. Guten Abend noch. Sendeverantwortlich für die vorangegangene Sendung sind Philipp Nützig und Cornelius Dräger aus Kiel.